Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, zum dritten Mal innerhalb von 7 Tagen sind wir jetzt für euch dabei, machen also den dritten Podcast in kurzer Zeit. Wir hatten letztes Mal zuerst den Royal Rumble Preview Podcast. Danach haben wir relativ zeitnah die Royal Rumble Review rausgehauen. Und jetzt kommt der Wochenrückblick ein paar Tage nach der Rumble Review. Stichwort Rumble Review, da möchten wir uns vorab gleich einmal entschuldigen, denn wir hatten zwar die Review sehr schnell aufgenommen, hatten sie auch online, es gab auch auf YouTube und ich meine auch auf Apple Podcasts überhaupt keine Probleme. Leider ist uns die Technik ein bisschen dazwischen gegrätscht, sodass wir auf Spotify zuerst für ein paar Stunden tatsächlich zwar den Royal Rumble Podcast angemarkert hatten, aber verlinkt war die Survivor Series 2024 Review. Alles nicht so doof. Alles nicht so gut und ziemlich doof. Es gab auch entsprechend Feedback. Finde ich immer gut, dass ihr sowas dann auch relativ schnell ansprecht. Und wir haben es dann versucht, zeitnah zu klären. Hat ein bisschen gedauert, weil gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir das realisiert hatten, war unsere Technik leider auf Arbeit. Und deswegen hat es ein paar Stündchen gedauert. Wir bitten tatsächlich deswegen um Nachsicht. Das kommt bei so einem Hobby-Ding ab und zu mal vor. Sollte nicht, ist nun mal leider. Und deswegen Entschuldigung, bitte. Ja, und damit sind wir wieder im Tagesgeschäft und auch heute gibt es eine interessante Ankündigung gleich vorweg. Sie betrifft unseren Chris. Unser Chris ist ja genau wie ich auch arbeitstechnisch irgendwie noch unterwegs und da passiert manchmal, dass man spontan auch abberufen wird und bei Chris war das so. Er musste seine 7 Sachen packen, sich sofort in den Zug nach Wien setzen und ist da jetzt ohne Technik. Das heißt, er fällt leider kurzfristig aus. Und weil es so kurzfristig war, habe ich gesagt, okay, dann machen wir aus der Not eine Tugend. Und ich versuche jetzt tugendhaft alleine diesen Wochenrückblick zu machen. Das ist für euch natürlich ein bisschen doof, weil es ja eigentlich immer um den Dialog geht, den Chris und ich haben. Andererseits ist das auch vielleicht gar nicht so schlimm, weil man das, was man jetzt bei der letzten Raw-Ausgabe gesehen hat, vielleicht jetzt heute einfach mal aus der Perspektive von einer einzigen Person, also jetzt aus meiner Perspektive, ein bisschen darstellt, wieder ein paar Shows ins Land ziehen lässt und nächste Woche dann mit Chris einen etwas längeren Zeitraum sozusagen gemeinsam wieder Revue passieren lassen. In diesem Sinne, ja, schaltet jetzt schnell aus, wenn ihr keinen Bock habt auf eine Solo-Nummer sozusagen mit mir. Oder, ich nehme euch einfach mit auf die Wochenrückblick-Ausgabe von dieser Woche. Wie gesagt, viel ist in Sachen Shows, was die Anzahl der Shows angeht, nicht passiert. Aber dann doch einiges, was das künftige Storytelling angeht. Und man wird tatsächlich sagen können, derzeit ist eigentlich alles bewusst noch unentschieden. Also bewusst habe ich jetzt mal so rausgehauen. Also es sieht zumindest so aus, als wäre es von der WWE Creative Team Chefetage alles noch bewusst in der Schwebe. Denn man hat es bei Raw tatsächlich auch so zelebriert. Ich werde jetzt nicht die ganze Raw-Ausgabe durchgehen, sondern pack mir die Royal Rumble-Sieger erstmal raus, um daran festzumachen, warum man offenbar zumindest den Eindruck erwecken will, dass man storyline-mäßig sich alle Türen offen hält. Es ging los mit Jey Uso, der kam an den Ring und hat, da bin ich mal sehr auf eure Meinung gespannt, hat eine Promo gehalten, die aus meiner Perspektive so geht so war, um es mal vorsichtig zu sagen. Denn er hat ziemlich viele Face-Allgemeinplätze rausgeknallt und ziemlich viele Phrasen gedroschen. Also bei einer Fußballsendung hätte er diverse Euros ins Phrasenschwein einzahlen müssen. Und ich fand es auch nicht so wirklich überzeugend, was er gemacht hat. Also auch, dass er sagte, ja, zuerst hätte ich Solo sein müssen und eine Solo-Karriere. Und da war ich aber nicht so weit. Ja, ich fühlte mich noch nicht so richtig gut. Aber heute, als ich hier rausgekommen bin, da wurde mir klar, dass ich es doch kann, dass ich es doch habe. Pui, das ist nicht immer so einfach, solche Standard-Promos dann als Zuschauer über sich ergehen zu lassen. Und ich weiß nicht, Jay wirkte auch nicht so richtig tiefenentspannt und wirkte auch nicht so glücklich. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu streng mit ihm, aber als ich die Promo gesehen habe, auch nachher als Gunther dazu kam, das war aus meiner Perspektive, wie gesagt, nicht immer ganz sattelfest und auch nicht immer so comfortable. Also er hat sich nicht so entspannt und souverän gefühlt, aber vielleicht täuscht das ja auch. Würde sich natürlich auch ein Stück weit mit dem decken, was Chris und ich in Bezug auf Jey Uso gesagt haben und was viele ja auch sehen, dass er ein großartiger Tag-Team-Wrestler ist, bei den Fans auch unglaublich over und auch viele User-Meinungen haben auch völlig zu Recht rausgestellt, ja, meine Güte, warum denn nicht? Man kann ja mal einen neuen Worker overbringen und auch einen überraschenden Worker. Das ist alles richtig, das sehe ich auch so, aber die Frage ist eben, ob Jey Uso dieser Worker ist, den man da aus dem Storyline-Hut hätte zaubern müssen. Ich bleibe dabei, auch nach dieser Promo bin ich da nach wie vor skeptisch. Ich will die Flinte noch nicht komplett ins Korn werfen, aber das war jetzt für mich nicht das Gelbe vom Ei, um es mal diplomatisch zu formulieren. Und jenseits der Tatsache, wie er es erzählt hat, war das, was er erzählt hat, finde ich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Denn nachdem er dann mit seiner Standard-Promo, ich will es mal so frech nennen, fertig war, kam Gunther raus und der hat das schon, finde ich, wieder einen Tick besser gemacht, aber er ist ja auch in der besseren Position. Ne? Er ist Champion, er ist Heel und als Heel hast du es, finde ich, promotechnisch bei WWE immer ein bisschen einfacher und da ist Gunther eben auch trotz des Lochs, das Chris und ich derzeit ein bisschen sehen, in dem er drin ist, er ist ja am Mike trotzdem großartig. Und trotz dieser Tatsache, finde ich, hat auch das Auftauchen von Gunther da auch nicht so richtig was rausgehauen. Denn letzten Endes haben die beiden viel geredet, aber nichts gesagt. Ja, also man könnte sagen, grob zusammengefasst, Jey Uso sagt, ja, vielen Dank, ihr habt es geschafft, ich bin der harte Arbeiter und jetzt fühle ich mich auch wirklich also sowas von bereit, endlich hier als Solo-Wrestler hart durchzustarten. Dann kam Gunther und sagt, nee, du bist eigentlich ziemlich doof und das hat alles auch gar keinen Sinn. Ich bin sowieso ständig in Kontrolle hier, was passiert und bin dir auch eh überlegen. Ich meine, er hat ihn ja auch nun deutlich besiegt bei Saturday Night's Main Event. Und deswegen solltest du dir wirklich genau überlegen, mein Freund, ob das jetzt so eine gute Idee ist, dass du mich als deinen Gegner auswählst. Klammer auf, ich werde dich eh nur verprügeln, Klammer zu. Und das wird für dich alles eine ziemliche Hölle werden. Nicht nur das Match bei Mania, sondern auch die Wochen bis dahin. Ich werde dir also zeigen, wo Bartel den Most holt, so nach dem Motto. Und Jey Uso hat da auch, finde ich, nicht so gut gegen anstecken können. Er hat dann noch versucht, Achtung, ich sage dir eins, Gunther, egal, was ich tun werde und hört endlich mal alle auf, mir sagen zu wollen, was ich zu tun habe, auch du doofer Gunther, wenn ich mit WrestleMania fertig bin, dann werde ich, weil ich ja als Royal Rumble Champion dahin fahre und Selbstvertrauen habe, dann werde ich auch als Champion WrestleMania wieder verlassen. Ja, das wirkte jetzt auch nicht so wirklich großartig. Es wirkte eher so, als ob man sich da verzweifelt und trotz sich selber Mut zuspricht, aber eigentlich niemanden überzeugen kann, auch nicht sich selbst. Auch die Fans, fand ich, wirkten bei diesem Segment nicht so richtig drillen. Unabhängig jetzt davon, wie man diese Promo bewerten möchte. Das werden natürlich viele besser sehen, viele auch nicht so gut, manche so wie ich, manche besser, schlechter, das liegt im Auge des Betrachters. Aber es zeigt zumindest, dass WWE derzeit auf Zeit spielt. Und das ist ja auch völlig okay. Wenn man den Royal Rumble-Sieger hat, dann kann man sich auch ein bisschen Zeit nehmen mit der Entscheidung. Jay hat selbst gesagt, er wird jetzt mal bei SmackDown vorbeischauen und gucken, was der gute Cody da so für Informationen preisgibt. Und dann wird er sich entscheiden. Und Stand jetzt ist wohl überhaupt nicht klar, wie er sich entscheiden wird. Ich weiß nicht, ob man bei WWE einen Plan hat. Man kann ja ein bisschen die Kristallkugel schütteln. Viele sagen, er wird wohl wieder gegen Gunther gehen. Hatten wir auch so ein bisschen angedeutet bei der Review. Ich bin mir da mittlerweile gar nicht so sicher, ob das wirklich passiert. Wenn es wirklich passieren sollte, müsste WWE wirklich, also das Booking-Wunder haben, um diese Story noch heiß zu kriegen, finde ich. Denn, wie wir bereits angedeutet haben, bei Saturday Night's Main Event ist der Drops eigentlich gelutscht worden. Da ist nicht mehr viel zu machen. Und jetzt mit der Sache zu kommen, dass Gunther sagt, ich bin eigentlich eh gut und du bist doof. Und Jey Uso sagt, nee, aber ich bin jetzt voller Selbstvertrauen, deswegen klappt's diesmal. Na, ob das überhaupt die Zeit bis Mania ausfüllen kann, geschweige denn, dass alle heiß sind auf dieses Match, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es ein Main Event wird, ehrlich gesagt. Hatten wir ja auch schon angesprochen. Das ist schwierig. So, dann bleibt welche Variante, dass er gegen Cody geht. Das klingt jetzt auf den ersten Blick wie ein Mismatch, gerade wenn man im Hintergrund eben John Cenas Abschiedstour hat, gerade wenn man weiß, dass bei Punk noch nicht so richtig klar ist, was passiert, denken alle, ja oder Roman ja auch nicht, denken alle, dass das eben die Namen sind, die eher Richtung Cody gehen, weil Cody ja auch eigentlich viel zu groß ist für Jey Uso, was die Namen angeht. Der braucht also quasi Namen auf einem ähnlich hohen Niveau. Allerdings finde ich es gar nicht so abwegig, Jey Uso gegen Cody zu stellen. Man kann da ein bisschen mit der Bloodline-Story rumhantieren und was rausbasteln. Und eine Sache will ich hier auch tatsächlich gar nicht vollkommen ausschließen, dass vielleicht Jey gar nicht antritt im Main-Event. Kann ja sein, dass man ihn den Royal Rumble gewinnen lässt und dann kommt The Rock und durch irgendeinen Swerve klaut er ihm den Spot, weil er ja der Obermanager da jetzt ist. Dann hast du krassen Heel-Turn hingelegt. Also ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich will es aber nicht ausschließen. Vielleicht kommt auch The Rock als Coach dann von Jey oder Roman kommt noch dazu. Ich habe keine Ahnung, weil es dann ja wieder gegen Cody geht. Mit Cody ist ja sowohl Rocky als auch Roman noch nicht fertig. Dann kann man da vielleicht irgendwas machen. Vielleicht gibt es auch einen Swerve von den beiden gegen Jey, wie angedeutet. Das mag alles möglich sein. Und deswegen finde ich, dass Storyline-mäßig durchaus mehr in der Paarung Jey gegen Cody steckt, als in der Paarung Jey gegen Gunther. Was ich beim besten Willen nicht erkennen kann, wie gesagt, wie man das nochmal heiß bekommen möchte. Ob Cody gegen Jey jetzt wirklich so der WrestleMania-Knaller ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Für mich sind beide Optionen nicht so der Feger, um es mal so zu sagen. Denn das ist underwhelming. Das ist, keine Ahnung, da hat man sich im Vorfeld andere Sachen, hat man sich da versprochen. Ja, da hat man sich vielleicht, keine Ahnung, Cody gegen Cena ausgedacht. Oder sogar, das war monatelang war das mein No-Brainer, Cody gegen Rocky. Das war für mich eigentlich auch das Mania-Match, ehrlich gesagt, seit Monaten, das in Stein gemeißelt war. Und alles, was da drunter ist, muss eigentlich fast schon ernüchternd sein. Ich will nicht sagen enttäuschend, aber zumindest etwas ernüchternd. Deswegen kämpft hier Jey Uso so ein Stück weit auf verlorenem Posten. Und ganz böse Zungen könnten vor diesem Hintergrund vielleicht sogar, ich scheue mich fast, das auszusprechen, von einer Art Übergangsmania sprechen. So doof das jetzt klingt, weil Roman gegen Cody wohl eher nicht, Cody gegen Rocky passt wohl nicht, weil Rocky arbeiten muss, schade. Also packen wir da jetzt irgendeinen Übergangsgegner hin und nehmen Jey Uso dafür. Also das, wenn das in die Richtung geht, das wäre schon schade tatsächlich. Aber viel anderes kann ich mir nicht vorstellen. Also die drei Optionen, die da sind, davon sind zwei nicht doll, nämlich Jey gegen Gunther oder Jey gegen Cody. Jey gegen Cody tatsächlich schon für mich deutlich spannender als Jey gegen Gunther. Oder die dritte Variante, so ein Riesenswerve und Rocky kommt zurück. Dann hast du natürlich einen Knaller-Main-Event. Und Rocky wird den dann auch als Heel worken, ziemlich sicher, gegen Cody, weil er Jey den Spot nimmt. Mal sehen, was da passiert. Bei Raw haben wir zumindest nichts Belastbares bekommen, nichts Finales, denn er hat gesagt, ich gucke einfach mal weiter, was mir der gute Cody sagt. So der gute Jey. Und dann müssen wir jetzt mal abwarten, was da passiert. Bei Lotte war es auch nicht anders. Ja? Lotte hat sich mit Rhea so ein bisschen gekappelt. Die haben auch viel geredet und wenig gesagt. Also wenn man es auf den Punkt bringen möchte oder grob zusammengefasst formulieren möchte, könnte man sagen, dass Rhea sagte, ha, ich habe dich zuletzt besiegt und Lotte, ja, aber ich habe dich davor besiegt. Ja, schönen Dank auch. Das, klar, kann man sagen, jetzt kommt das finale Mania-Match zwischen Rhea und Lotte, das alles entscheidende Match, Best of Three. Und dann wollen wir doch mal sehen, wer hier gewinnt. Schwierig. Also Lotte war so gar nicht richtig over, um es mal so zu sagen. Sie hat es ja so ein bisschen versucht dann auch, so mit den Fans ein bisschen zu connecten. Kam auch ein bisschen wehleidig rüber, dass sie sagte, ja, ich weiß, früher haben mir die Buhrufe emotional zu schaffen gemacht, aber jetzt kann ich damit deutlich leben. Ich habe es ja auch sogar vermisst, ja, in der Situation, in der ich mich befand, da sind auch Buhrufe ein großes Geschenk, weil ich wieder da bin und so. Das kann man alles machen, wirkte trotzdem so ein bisschen anbiedernd, zumal Lotte hier auch wieder, finde ich, gezeigt hat, dass sie eigentlich als Heel solche Sachen worken muss mittlerweile. Ich meine, Lotte kam als Face, hat den Rumble gewonnen und die erste Reaktion war jetzt also ausgesprochen gemischt. Also das war jetzt nicht wirklich knallermäßig, was da fanreaktionsmäßig kam. Und sie hat es ja auch registriert und hat auch in der Promo entsprechend darauf eingehende Worte gefunden. Allerdings, wie es weitergeht, keine Ahnung. Ja, Rhea hat man jetzt bei Raw erstmal ins Spiel gebracht. Sie hat auch gesagt, sie wäre durchaus also bereit. Man könnte über alles reden. Ja, wenn man nochmal in den Krieg ziehen würde. So hat sich, glaube ich, Rhea ausgedrückt. Und Lotte sagt, ja, mal gucken, was passiert. Ja, vielleicht ja Tiffany Stratton, die kann mich ja Freitag inspirieren möglicherweise. Ja, oder sogar NXT. Da wird Lotte ja nun auch sein und sich in Bezug auf Julia Gedanken machen. Und da hält man sogar den NXT-Gürtel sogar noch im, ja, im Bereich des Möglichen. Lassen wir uns da also auch mal überraschen. Also auch hier spielt man, ich will nicht sagen, man spielt auf Zeit, aber man hält sich die Optionen offen. Ich glaube nach wie vor, dass das Match gegen Tiffany das wohl von WWE geplante ist, beziehungsweise sein könnte. Und ich glaube, das wäre auch nicht das Schlechteste, wenn man diese Match-Konstellation anpeilt. Ja, ansonsten ist tatsächlich einiges angedeutet worden. Also eine interessante Andeutung hat mit der Personalie Penta Ludwig Kaiser und auch mit Pete Dunne zu tun. Denn Ludwig Kaiser hatte ein Match gegen Penta. Das ging 10 Minuten, war auch ansprechen, kann man sich angucken. Hat Penta dann nach 10 Minuten gewonnen, nach dem Penta-Driver. Soweit so okay. Ludwig Kaiser hatte ja auch beim Rumble jetzt nicht den besten Spot. Also es muss noch kein Beerdigungsspot sein, überhaupt nicht. Da kann man was draus machen, so den arroganten Ludwig Kaiser, den man jetzt auch noch weiter so ins Spiel bringt, den arroganten Selbstverliebten, bei dem vielleicht irgendwann der Storyline-Knoten noch platzt. Derzeit ist es noch nicht ganz so weit, aber um mal durch die deutsche Brille hier zu gucken. Er ist immer noch in den Shows und man muss jetzt auch gucken, ob dieser Fakt, der hier passiert ist, sprich Ludwig Kaiser verliert, Pete Dunne kommt raus, das lenkt Penta ab, sodass der sich wieder erholende Ludwig Kaiser Penta abfertigen kann und den Finisher durchbringen kann. Ob man das jetzt so aufbaut, dass man eine Fehde zwischen Pete Dunne und Penta macht, ob das so eine Art möglicher Hinweis auf ein Tag-Team zwischen Pete Dunne und Ludwig Kaiser ist. Oder vielleicht so eine Richtung Triple-Threat-Geschichte, was ziemlich spannend wäre, ehrlich gesagt. Also diese drei in einem Triple-Threat-Match, das kann eine absolute Bombe werden. Aber man weiß es eben nicht. Also es gab nur einen Blickkontakt zwischen Pete Dunne und Ludwig Kaiser. Penta lag ja dann angeditscht im Ring. Und es kann jetzt sein, dass Penta sich eher auf Pete Dunne konzentriert oder dass er Ludwig Kaiser sozusagen wieder vor die Flinte haben will oder eben beide, weil sie ja beide kausal dafür waren, dass Penta abgefertigt wurde. Kann auch sein, dass man Penta da jetzt irgendwie rausnimmt und sich Ludwig Kaiser und Pete Dunne langsam anwechseln lässt. Anwechseln ist gut, anbahnen lässt, sodass da vielleicht ein Tag-Team rauskommt. Also kann man auch sagen, super, warum packst du dann Ludwig Kaiser wieder in ein Tag-Team? Hättest du ihn auch mit Vinci zusammenlassen können, hättest du auch die drei bei Imperium wieder zusammenlassen können, wenn am Ende jetzt wieder ein Tag-Team rauskommt. Ich glaube, das wird mal abwarten müssen, wie es weitergeht. Aber es wurde was angedeutet. Schauen wir doch mal, was da passiert. Bei den Mädels dreht sich derzeit, ich habe es gesagt, viel um Lotte als Rumble-Siegerin, aber auch Rhea Ripley war mal wieder ein ziemlich prägender Faktor der Show. Nicht nur im eben angesprochenen Segment, das sie mit Lotte hatte im Ring, sondern es gab auch ein Backstage-Segment, wo vielleicht auch Richtung Mania was auf den Weg gebracht wurde. Denn im Backstage-Segment haben sich Rhea und Io Sky zufällig gesehen und Io sagte, das, was sie auch schon vorm Rumble zu Bayley gesagt hat, leicht abgewandelt, vielleicht sehen wir uns bei WrestleMania, sagt Io zu der guten Rhea. Und Rhea sagt, ja, warum auch nicht? Ja, vielleicht passiert es ja, denn Io hatte ja im Laufe des Abends noch ein Qualifikationsmatch für die Chamber. Ja, man muss sich ja für die Chamber qualifizieren, es sei denn, man heißt John Cena. Der muss das nur ankündigen auf der Pressekonferenz und ist dabei. Der Rest bitte durch die Knochenmühle Qualifikation. Und da musste Io Sky eben auch durch. Ich hüpfe da mal kurz hin, denn das eben angesprochene Segment war da ziemlich relevant für dieses Match. Das Qualifikationsmatch musste Io Sky gegen Liv Morgan bestreiten, wo ich auch dachte, hui, interessante Ansetzung, zwei große Namen, zwei ehemalige Champs, mal sehen, was man uns da booking-technisch kredenzt. Und man hat es wieder ein bisschen faul gemacht letzten Endes, denn Liv Morgan und Io Sky waren sozusagen mittendrin, als Rhea Ripley an den Ring kam. Ich habe eben vergessen noch zu erwähnen, im Segment oben, oder in dem eben angesprochenen Segment, wo Io Sky auf Rhea Ripley traf und sagte, wir sehen uns bei Mania, gab es kurz danach, als Io Sky von dannen ging, einen Angriff von eben jener Liv Morgan gegen Io Sky, um sozusagen vor dem Quali-Match ein bisschen zu schwächen. Rhea hat Io geholfen, wurde aber dann selbst angegriffen von Raquel Rodriguez. Das sieht da also ziemlich Bitchfight-mäßig aus, das Video. Und ich finde es immer ganz putzig, weil es den Eindruck erweckt, Backstage bei WWE prügeln sich alle immer und alle Nase lang. Das ist immer so, Achtung, wenn du Backstage bei WWE rumläufst, da prügeln sich immer alle. Also pass auf, was du da machst, so in die Richtung. Ja, aufgrund dieser Vorgeschichte, insbesondere aufgrund des Angriffs von Raquel Rodriguez, kam eben Rhea beim Match von Liv Morgan gegen Io Sky auch an den Ring. Hat dort die wieder ablenkend wirkende Raquel Rodriguez sich gekrallt, gab da ein Beatdown zwischen Rhea und Raquel und irgendwie kam Liv Morgan dazu, wollte ihrer Kollegin Raquel helfen und hat sich dann im Handgemenge ein Schwinger, ein Schlag, ich weiß nicht, so irgendwie so, da hat Rhea so um sich geschlagen, nach hinten raus und hat natürlich Liv Morgan getroffen. Der Schiri hat es gesehen und hat gesagt, hehe, das geht so nicht, Disqualifikation. Und damit hat Liv Morgan gewonnen, weil sie ja außerhalb des Rings von einer nicht beteiligten Person angegriffen wurde und damit hat sie gewonnen. So, fand ich jetzt ein bisschen blöd, dieses Ende. Denn wenn ich wählen müsste, ist natürlich immer im Auge des Betrachters, ihr kennt diesen Spruch ja, würde ich lieber Io Sky in der Chamber haben als Liv Morgan, aus diversen Gründen, über die wir jetzt nicht vertieft reden müssen. Wir haben ja oft drüber gesprochen, Chris und ich. So, interessant war, was nach dem Match passierte, denn Rhea hat versucht, Io Sky zu sagen, ah, tut mir auch irgendwie leid, ich wollte das alles gar nicht, dass du jetzt verloren hast, aber Io ist da überhaupt nicht begeistert und verlässt vielmehr ganz traurig und enttäuscht und verbittert den Ring. So, also finde ich jetzt insofern ganz interessant, weil du kannst auf diese Weise irgendwas zwischen Io und Rhea aufbauen. Ob es ein Championship-Match wird bei Mania, keine Ahnung. Ob Io irgendwie doch noch in die Chamber gebuckt wird, aufgrund dieses Eingreifen von außen, oder noch ein Qualifikationsmatch bekommt, muss man mal sehen. Aber ich muss sagen, Rhea Ripley gegen Io Sky bei Mania, wenn du Io jetzt mal ein bisschen pusht, also das wäre jetzt nicht das schlechteste Match für Rhea, finde ich. Denn Rhea gegen Lotte hat man ja so ein bisschen angedeutet. Klar, kannst du machen, aber ist jetzt auch nicht so das neueste Match. Das haben wir dann in den letzten 5 Jahren 3-mal gehabt. Und das ist dann auch vielleicht nicht die frischeste Paarung. Aber wenn du ihr gegen Rhea stellst, wenn du eben auch Lotte gegen Tiffany buchst, dann ist das jetzt für Rhea, um mal dieses blöde Wort zu verwenden, nicht der schlechteste Übergangsgegner. Ich glaube übrigens nicht, dass Io eine Chance hat gegen Rhea, aber es wird zumindest von der Qualität her gar nicht verkehrt, es sei denn, Eine junge Dame namens Becky kommt irgendwie auf der Zielgeraden noch ins Spiel. Ich glaube, Roxanne Perez ist abgefahren, der Zug erstmal. Das wird ein bisschen dauern. Da hat man beim Rumble den Trigger nicht gezogen, sondern hat eben auf das Lotte-Pferd gesetzt. Was hatten wir noch? Wir hatten die rund erneuerten New Day, hätte ich beinahe gesagt, die mir als Heels immer gut gefallen. Hatten wir Chris und ich in der vorletzten Ausgabe, glaube ich, drüber gesprochen. New Day als Heels mag ich eigentlich immer ganz gern, weil sie irgendwie trotzdem wie ein Team agieren. Also das finde ich immer, auch nach dem Match hat man es gesehen, als sie gewonnen haben und Xavier Woods völlig fertig war und Kofi ihn da irgendwie gestützt hat und sie den Ring verlassen haben und Xavier trotzdem den Sieg gefeiert hat mit Kofi. Also die halten auch als Heels zusammen, finde ich irgendwie klasse. Fand ich bei New Day damals auch schon klasse, als sie Heels waren. Das haben die irgendwie drauf. Ja, sie hatten ein Match gegen Rey Mysterio und Dragon Lee. Soweit so Midcard. Aber es blieb nicht nur bei diesem Match, denn Logan Paul kam an den Ring und ich bin wieder sprachlos, wie wenig Reaktion der mittlerweile zieht. Ich kann es auch nachvollziehen irgendwo. Die WWE-Fans sind da so not amused, was das angeht. Also sie nehmen das so zur Kenntnis und er versucht ja auch alles. Er versucht die Crowd so ein bisschen zu beleidigen, so ein bisschen zu triggern. Und das ist so, ja, aus Höflichkeit machen sie mal mit, aber das ist eher so eine, ach ja, da ist ja Logan Paul irgendwie, keine Ahnung, kann ja auch ein Bier kaufen jetzt. Also, der Junge hat es im Moment nicht so richtig leicht bei WWE. Er hat auch dann dafür gesorgt, dass er erstmal, als er in den Ring kam, waren die Reaktionen durchaus überschaubar. Hat dann am Kommentatorenpult rumgesessen und natürlich, wie sich's gehört, als Heel eingegriffen und dadurch Rey Mysterio den Sieg gekostet, als er Rey da aus dem Ring gezogen hat. Und das hat dann auch das Ende relativ schnell eingeleitet. Ich glaube, dann kam der Trouble in Paradise relativ zeitnah nach dem Eingriff von Logan Paul. So, das heißt, Logan Paul, hier krasser Heel-Move, hat dafür gesorgt, dass jetzt die Heels gewinnen. Wo man dahin will, mal sehen, ja, ob man wieder Rey gegen Logan stellen will. Keine Ahnung, ob das so richtig rockt. Muss man mal sehen, ob man Logan zu New Day packen will, sehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht, aber mal sehen. Also da ist auch ein bisschen was angedeutet worden, aber in welche Richtung das sich jetzt weiterentwickelt, muss man mal sehen. Auch interessant, Stichwort, welche Richtung es sich weiterentwickelt, muss man mal sehen. Gab ja Riesendiskussionen beim Royal Rumble, warum sich Drew McIntyre so aufgeregt hat. Ja, also das war ja auch eine ziemliche Random-Eliminierung. Wir haben da kurz drüber gesprochen, nicht so ausführlich, weil wir den Fokus bei der Rumble-Review, sag ich mal, eher auf Jay und die Sachen gesetzt haben. Wir haben die Eliminierung von Drew angesprochen, aber wirklich ziemlich kurz. Wir sind nicht so en Detail drauf eingegangen, dass Drew da ziemlich, ja, 0815-mäßig rausgeflogen ist. Und auch nicht darauf, dass er im Backstage-Bereich sich unglaublich aufgeregt haben soll. Er soll wohl auch gesagt haben, das kann doch wohl nicht wahr sein, einige oder ein Worker sollte mal seine Moves in den Griff kriegen und stapfte aus der Halle. So, die Frage war, wen hat er denn jetzt gemeint? Also warum war Drew so erbost? Und nach allem, was man jetzt gehört hat, bezog sich Drews Frust auf L.A. Knight. Denn es heißt, dass zwar Drew McIntyre in der Tat hätte eliminiert werden sollen, das war wohl schon geplant, auch wohl zu der Zeit und auch in einer ähnlichen Situation. Aber es hätte, Stichwort, was plant man für Mania, es hätte wohl Damian Priest sein sollen. Priest hätte Drew eliminieren sollen, er hat es dann ja auch so ein bisschen, aber irgendwie hat sich da L.A. Knight reingewuselt, der da überhaupt nichts zu suchen hatte, so die wohl vorherrschende Auffassung, sodass Drew erbost war, weil seine Eliminierung deswegen ziemlich dusselig aussah, ziemlich random und eben auch durchaus verbotscht. Und das hat Drew nicht so gut gefunden. Aber es soll wohl dabei bleiben, dass man Richtung Mania Drew und Priest pushen könnte, die Paarung. Ob das jetzt so ein Brenner ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also da bin ich aber auch der falsche Ansprechpartner. Dann müssen wir mit Chris mal vielleicht drüber sprechen. Denn ich bin ja, was Drew und Priest angeht, ja bei beiden so nicht der große Fan. Und das heißt, wenn du die beide in ein Singles-Match packst, dann wird es für mich auch schwer. Also ich glaube, dass das wrestlerisch wirklich gut wird. Da, glaube ich, müssen wir keine Bedenken haben. Aber es wird eben ein Drew und Priest-Match. Und ich finde, sie sind beide derzeit auch nicht wirklich heiß. Sie sind beide nicht in relevanten Fäden, aber sie sind eben beide Uppercard. Und du musst ja bei Mania wieder zwei Tageskarten voll bekommen. Also macht ein Singles-Match zwischen den beiden schon Sinn. Aber fragt euch mal, ob das jetzt das Mania-Match ist, wo ihr sagt, jo, das wird rocken. Keine Ahnung, bestimmt, ja, weil viele Drew ja auch zu Recht gut finden und viele auch Priest, weil er immer noch ein Stück weit over ist, wenn auch nicht mehr so heiß wie vor ein paar Wochen. Aber, boah, ja, mal sehen. Also klingt jetzt auch nicht so knallhart, passt aber schon irgendwie matchtechnisch, aber die Inszenierung und, ja gut, die ist verbotscht, da können weder Drew noch Priest jetzt groß was dafür. Aber das, wie man es aufbaut, das Ganze auf einer Eliminierung im Rumble basieren zu lassen, ist jetzt auch nicht die feine Storyline-Klinge. Kann sich aber natürlich immer noch irgendwie mausern, die ganze Geschichte. Ja, und ein anderes Stichwort, was passiert bei Mania News, auch ganz interessant. Roman Reigns wird uns wohl erstmal bis auf Weiteres wieder verlassen, nach allem, was man so lesen kann. Er hat ja diverse Stomps dann fressen dürfen beim Rumble und es heißt, er wird jetzt erstmal bis auf Weiteres nicht zu sehen sein. Er fällt bis auf Weiteres aus. Man weiß nicht, ob Storyline oder eine legitime Verletzung ist. Es spricht viel für Storyline, nach allem, was man so gehört hat. Und was das jetzt für die Road to Mania aussagt, wenn du Reigns bis auf Weiteres da rausschreibst, klingt auch wieder so ein bisschen nach Übergang, ehrlich gesagt. Er wird natürlich, oder ziemlich sicher, vor Mania zurückkommen. Und dann? Ja, also was dann? Kriegt er ein Singles-Match? Geht er wieder gegen Solo, der vielleicht auch zurückkommt? Ich meine, das hatten wir nur bei der ersten Raw-Ausgabe. Kriegt er Cena? Kriegt er keine Ahnung wen? Ja? By the way, was mir noch gerade auffällt, wenn man tatsächlich Jay gegen Cody stellen wollte bei Mania, dann bleibt die Frage, wen kriegt Gunther denn? Und da fände ich es ganz interessant, wenn man Cena wirklich den Titel geben wollte, ist Cena gegen Gunther nicht das schlechteste Match. Also ich glaube, das wäre wirklich gut. Das wäre für Gunther gut, es wäre für Cena gut. Ich glaube, die Fans, also für Cena ist alles egal, aber ich glaube, es ist für Cena nicht der schlechteste Gegner. Ich glaube, die Fans würden es kaufen, sofort würden sie es kaufen. Und so kannst du Cena sogar nochmal den Titel geben. Ob man den braucht oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Aber ich glaube, Gunther gegen Cena und Cody gegen Jay ist besser als Cody gegen Cena und Gunther gegen Jay. Das ist so ein Gefühl. Ob man in diese Richtung wirklich geht, muss man mal sehen. Dann wäre immer noch Reigns ohne Championship-Match. Klammer auf, ich glaube, das wird eh so bleiben. Reigns wird kein Championship-Match bekommen bei Mania. Also meine Vorhersage jetzt, meine Mutmaßung. Und dann ist die Frage, was machst du? Wenn du Punk auch nicht ins Titelgeschehen buckst, haben wir ja schon gesagt, ist Punk gegen Roman immer eine Option. Dann ist natürlich Rollins auch noch draußen und nicht im Shuffle, was mich jetzt auch nicht groß stört, aber der wird sicherlich auch ein Mania-Match bekommen und auch bekommen müssen. Kannst ein Triple Threat draus basteln. Weil viel mehr wird dann auch schwierig für Rollins und für Reigns, gerade wenn Reigns jetzt rausgepurzelt wird und dann entsprechend nicht groß aufgebaut werden kann. Das kannst du eigentlich nur noch damit irgendwie retten, dass du, und da gehst du wieder in die Familie und in einen sehr arbeitsausgelasteten Charakter, dass du Rocky zurückholst. Und ich glaube, Rocky gegen Roman ist dieses Jahr nicht die Zeit für. Eher Rocky gegen Cody. Und das scheint wohl nicht zu kommen. Also, wenn Rocky raus ist aus der Mania-Planung, kannst du ihn auch nicht gegen Roman stellen. Und dann musst du für Roman einen Gegner suchen. Und der einzig adäquate Gegner von denen, die derzeit noch in the mix sind, ist derzeit Punk. Es sei denn, du packst Punk gegen Gunther. Und das sehe ich derzeit noch nicht. Aber warten wir mal ab. Ihr seht gerade, wie man hier so durch die Gegend tüdeln kann. Was man da alles machen kann oder auch nicht machen kann. Derzeit, und das ist zumindest ganz interessant, derzeit kann man vieles andenken, aber nicht alles ist wirklich, dass man sagt, boah, Mania, das klingt aber richtig heiß diesmal. Ja, also es wirkt eher so, als ob Triple H Booking-Löcher stopfen muss, die dadurch entstehen, dass Rocky einfach jetzt keine Zeit hat. Und da hat man wohl viel mit Rocky im Vorfeld vorher geplant. Ja, Rollins hatte ich gerade eben schon angesprochen, denn Rollins war ein, ja, interessanter, halbwegs interessanter Faktor. Er hat mit interessantem Outfit, das er hier hatte, sah so aus wie einer von den Freebirds mal wieder, mit einem ziemlich coolen Cowboy-Hut, fand ich. Also das war generell so ein Leder-Outfit, das war ganz interessant diesmal. Hat wie immer viel geredet und wenig gesagt. Das ist auch so ein bisschen, finde ich, heute so das Stichwort der Show. Viel reden, aber nicht viel sagen. Ja, er hat so ein bisschen über den Rumble philosophiert und heelmäßig Jay erstmal gratuliert. Und dann ist er so die einzelnen Rumble-Teilnehmer durchgegangen. Erstmal Punk, super, er hat es nicht geschafft. Aber Punk ist ja auch doof, deswegen freut mich das. Wir alle kennen die Geschichte um Punk und Rollins. Also Rollins hat noch das ein oder andere mehr über Punk gesagt. So, auch Roman Reigns, der hat es auch nicht geschafft und schafft es ja auch vielleicht sogar nicht mal zu Mania. Stichwort, ich habe ihn da Curbstomps verpasst. Ach nee, nur noch Stomps, muss man ja sagen. So, mal sehen, aber er hat also ein bisschen was angedeutet. Ja, aber auch Heyman sagt da uns nicht die volle Wahrheit. Wir müssen mal schauen, was da passiert. Ja, aber er habe die totale Gewissheit. Pfeift auf Heyman, sagt Rollins. Ich bin der, der Reigns rausgekickt hat. Ich habe ihn verletzt. Und deswegen wird es das wohl auch erstmal vielleicht nicht mit Reigns und Mania. Aber das ist auch nicht schlimm, denn Reigns ist genauso doof wie Rollins und hat in den letzten Jahren ja auch nur Böses gemacht und alle verletzt. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und deswegen war es völlig okay, was Reigns erleidet hat durch Rollins. Ja, über sich hat er auch gesprochen, hat es ja auch nicht geschafft, findet er natürlich auch schade, hätte er irgendwie gerne schon hinbekommen, aber Chamber winkt ja auch ihm. Ne? Er wird ja auch in ein Quali-Match gehen für die Chamber und wenn wir uns mal seinen Gegner angucken, wird wohl Finn Balor sein. Ja gut, da wird wohl Rollins ziemlich sicher overgehen. Es sei denn, irgendein merkwürdiger Eingriff kommt. Müssen wir mal schauen, was passiert. Und ein anderer wurde auch noch angesprochen, nämlich Sami Zayn. Der kam und ich weiß nicht, was Rollins da geritten hat, ehrlich gesagt. Er hat dann versucht, Sami Chains anzustimmen. Und das war fast zum Fremdschämen. Also es war sehr unangenehm, das zu sehen, wie er da Sami, Sami. Und die Halle, das waren doch nicht 5 Leute, die mitgemacht haben oder sowas. Es waren ja auch nur 12.000 da. Also wirkte dann auch ein bisschen befremdlich schon. Also ich glaube, die Fans wussten da jetzt auch nicht so richtig was mit diesem Pep-Talk da von Rollins anzufangen. Und Rollins sagte auch, ja, Sammy, also der blöde Punk mal wieder, ne? Gegen den trittst du jetzt ja gleich in einem Qualifikationsmatch an. Von wegen, Punk, der sagt, dass du nicht auf seinem Level seist. Ja, das kann doch wohl nicht sein. Du bist Sami Zayn und du kannst alles schaffen und bla bla. Also so ein bisschen Pep-Talk hat er da gemacht. Und dann kam nach dem Pep-Talk kam dann auch Punk. Der wollte ja das Match gegen Sami dann ganz gerne bestreiten. Wie sich's gehört, werden Punk und Rollins dann auch fast aneinander geraten. Also gut, wer drauf steht. Also die beiden lassen es einfach nicht gut sein. Die Storyline mit den beiden geht immer weiter. Ist zumindest konsequent, muss man auch sagen. Ne? Dass die beiden dann nicht einfach von heute auf morgen einfach neutral sind, sondern die lassen ihre negativen Emotionen nach wie vor da hochkochen und das ist storyline-mäßig auch völlig in Ordnung, finde ich. Also das ist nachvollziehbar und passt. Yo! Und dann gab es das Qualifying-Match zwischen Punk und Zayn und sie haben es auch gut gemacht, finde ich. Also sie haben 1-2 coole Nearfalls gehabt, sie haben die Halle ganz gut drin gehabt. Ich glaube, der Go To Sleep wurde allein 3-mal angeteased und beim letzten Mal, wo er nicht angeteased wurde, da ging er dann auch durch. Als Punk dann ein Helluva-Kick-Ansatz von Zayn quasi aus dem Lauf in den Go-To-Sleep gepackt und durchgezogen hat. Vorher konnte Zayn den Go-To-Sleep tatsächlich kontern und hat auch noch ein paar coole Moves angesetzt und ein paar Nearfalls. Der Helluva wurde, finde ich, auch sehr cool es gab 2 Helluva-Ansätze. Den zweiten hat Punk dann, ich glaube, es waren 2, den zweiten hat Punk dann auch in den Go-To-Sleep ummünzen können. Und dem ersten ist Punk ziemlich cool ausgewichen. Es war auch nicht schlecht gemacht. Also es war ein ordentliches Match, kann man sich angucken. Und am Ende hat Punk dann fair und square gewonnen. Also clean, das war völlig in Ordnung. Punk jetzt wieder mit einem ziemlich großen Erfolg bei ihm läuft es eigentlich gut, bis auf den Rumble. Aber die großen Matches gewinnt Punk nach wie vor und er bleibt damit fresh und hat auch so die eine oder andere Kante in seinem Face-Gimmick. Ne? Er hat auch während des Matches zu Zayn gesagt, du bist nicht auf meinem Level, WrestleMania ist für mich bestimmt und du hast es nicht drauf. Trotzdem gab es nach dem Match den Ansatz eines Handshakes oder das Angebot zum Handshake von Punk. Und das hat Sami Zayn auch angenommen. Also er hat die Hand sozusagen genommen von dem guten Punk. Und da dachte ich, na, Punk geht aus dem Ring, greift ihn jetzt Sami an, hat er nicht gemacht. Ging auch gar nicht, denn Sami wurde selbst angegriffen von einem sehr gezeichneten Kevin Owens. Und das fand ich ganz interessant. Punk geht aus dem Ring, Owens kommt, rennt Zayn über den Haufen, der purzelt gegen Punk und was macht der? Der geht einfach mal weg. Es war ihm also völlig egal, dass Sami Zayn, dem er gerade einen Handschlag angeboten hat, dass der von Kevin Owens hinterrücks platt gemacht wird, gewissermaßen. Und das ja, zeigt doch, dass Punk storyline-mäßig auch jetzt nicht so der ist, den man zum Kumpel haben möchte. Also da hätte man von einem Face aber auch ein bisschen Hilfe erwarten können. Gut, die kam nicht. Stattdessen hat Kevin Owens Sami Zayn ziemlich schnell abgeplättet und auch den bösen Piledriver wieder gezeigt, den Package Piledriver, der auch dann wieder von Cole fast schon herzinfarktmäßig gesellt wurde. Und danach war Sami Zayn fertig mit der Welt und Raw ging off air. Mein erster Gedanke war tatsächlich, oh nö, bitte nicht, bitte nicht. Das ist jetzt auch wieder so ein Match von zwei, die irgendwie hart gearbeitet haben, das ganze Jahr irgendwie, mehr oder weniger. Trotz allem, was großartig war, gerade bei Kevin, für mich irgendwie unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Und jetzt sollen die es schon wieder machen. Jetzt sollen sie wieder ein Mania-Match bekommen. Ich meine, es ist auch bei WWE nun beileibe nicht das erste Aufeinandertreffen. Die Zeiten sind jetzt auch nicht wirklich, also Booking-Zeiten, auch nicht prädestiniert dafür, dieses Match jetzt ansetzen zu müssen. Es tut mir so leid, so großartig ich beide finde, das wirkt auch ein bisschen random. Kevin Owens greift gefühlt jetzt alle irgendwie an und jetzt ist gerade Sami Zayn dran. Ich weiß auch genau, was er sagen wird. Er hat es ja auch beim Rumble, haben Chris und ich ja schon drüber geguckt. Es hat ja einen Grund dafür, dass die Kamera, als Cody auf die Leiter gekrabbelt ist, dass die Kamera Sami da eingefangen hat. Und das ist ja auch nicht von ungefähr kommend, dass Chris und ich nur auf Sami geachtet haben, weil wir dachten, da greift er ein, greift er nicht. Und genau das wird Owens jetzt Sami vorhalten, dass er ihn im Stich gelassen hat, dass er nicht eingegriffen hat, dass er ihm nicht geholfen hat. Und das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Booking-Eye irgendwie. Und so zieht sich diese großartige Performance von Owens und die über weite Strecken wirklich gute Performance in den letzten Monaten von Sami Zayn, die wirkt jetzt wie, weiß ich, so ein Trostpflaster-Match, hätte ich beinahe gesagt. Jetzt bekommen die beiden ein Trostpflaster-Match, um die Card aufzufüllen. Also so wirkt es Stand jetzt. Und Momentum haben sie jetzt beide nicht mehr, finde ich. Also klar, die beiden sind so gut, dass die das irgendwie heiß kriegen können. Bis Mania, bis zur Chamber, weiß auch immer, die können das. Aber wäre schon großartig, wenn sie auch da Emotionen haben und den Emotionen freien Lauf lassen und da was basteln können. Und bitte keine Standard-WWE-Face-Heel-Fehde. Das wäre nicht gut. Das wäre, glaube ich, keine schöne Sache. Ja, lass uns überraschen. Also man muss gucken, wie es weitergeht, aber es sieht doch jetzt sehr nach Owens gegen Sami Zayn aus. Für eine Übergangsfehde wäre es eigentlich zu groß, die ganze Kiste. Und für ein Mania-Match ist es irgendwie zu klein derzeit. Nicht was Standing von den beiden angeht, aber was Momentum von den beiden angeht. Fühlt sich für mich irgendwie nicht so richtig fitting an für WrestleMania. Und dann würde ich jetzt auch, was die letzte Raw-Ausgabe und die Booking-Tendenzen für Mania angeht, Strich drunter machen. Ich meine, die Show ist ja auch vorbei. Und damit schließen, dass WWE manches angedeutet hat, manches konkreter, manches etwas unkonkreter oder eher in Andeutung noch behaftet. Aber der absolute Knaller ist es nicht. Ja, also der Knaller wäre es, keine Ahnung, wenn bei Brock jetzt die, die juristische Situation tiefenentspannt wäre, was sie durchaus nicht ist. Im Gegenteil, sie hat sich bei Brock ein bisschen verschärft, denn er wurde in der Klage von General Grant in der Änderung jetzt mittlerweile auch namentlich erwähnt. So, und damit ist klar, Brock wird bei Mania nicht auftauchen. Das ist also zu 99% sicher. Und deswegen wird Brock auch nicht diesen Surprise-Comeback-Pop bekommen. Wenn er beim Rumble aufgetaucht wäre, Riesenpop, bin ich mir sicher. Wenn er jetzt irgendwie out of nowhere kommt und Kevin Owens oder Gunther angreift, Riesenpop wird das geben. Aber das wird eben nicht passieren. Das sind so diese Knalleffekte, die, glaube ich, nicht mehr kommen. Die hätten einen Gunther bringen können und die hätte ein The Rock bringen können. Cena ist nun schon da, der kann das nicht. Und ich glaube, dass auch ein Randy Orton diesen Pop oder diesen Knalleffekt nicht bringen kann. Klar, es wird einen Riesenpop geben, wenn Randy zurückkommt, ohne Frage. Aber ist ein Mania-Match von Randy der absolute Knaller? Boah, muss man abwarten und liegt auch im Auge des Betrachters. Bisher weiß man nicht, ob er kommt. Ich glaube schon, dass Randy zurückkommt zu Mania. Und dann ist auch die Frage, ja, was machen wir mit ihm? Was soll Randy bekommen? Ja, was zum Beispiel ein cooles Mania-Match für mich wäre, was auch angedeutet, ganz, ganz seicht angedeutet wurde, Styles gegen Breaker. Das wäre ein Match, was richtig funzen kann, weil es wäre fresh. Breaker, finde ich, ist aus meiner Perspektive frisch und heiß und hat Momentum. Was er da mit iShow Speed gemacht hat, hat die Internet-Community quasi in den siebten Himmel gehoben, gewissermaßen. Kann ich auch verstehen, irgendwo. Und ihn dann gegen Styles zu stellen bei Mania, das wird, glaube ich, ein richtig, potenziell zumindest, richtig gutes Match. Und ja, also lassen wir uns mal überraschen, was da auf uns zukommt in Sachen WrestleMania. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ich habe jetzt tatsächlich, ich bin ganz sprachlos, 45 Minuten hier am Stück rumgelabert. Ich hoffe, ihr konntet mir einigermaßen folgen bei dem, was ich gemacht habe. Ich würde jetzt ganz gerne hinten raus noch ein bisschen auf die Royal Rumble-Aufarbeitung eingehen wollen. Uns haben nämlich wirklich viele Zuschriften erreicht und auch besonders viele auf Spotify, die alle den gleichen Inhalt hatten. Hey, das ist nicht der Rumble-Review-Podcast, das ist die Survivor-Series. Ja, darauf bin ich ja schon eingegangen. Das tut uns sehr leid. Ich werde gleich aber nochmal alle namentlich erwähnen. Das Gleiche hat auch der gute Mich hier gesagt. Und DDP81 hat auch drauf hingewiesen. Dann wurde vom User JKL auf der Startseite gesagt, dass er, und viele gingen in die ähnliche Richtung tatsächlich, dass er das Gefühl hatte, dass mit dem Rumble hätte wirklich was ganz Großes werden können. Er hält Uso für die falsche Entscheidung. Die Mehrheit von denen, die ich gelesen habe, sehen das tatsächlich ähnlich. Er hat aber eine interessante Frage gestellt. Uso ist wohl nicht der Richtige, sagt er. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt Punk, Rollins, Cena und Reigns nicht den Sieg gegeben hast, wem hättest du ihn denn dann tatsächlich geben sollen, außer Jay? Die Frage kann man sich stellen. Und da bleibt dann auch tatsächlich nicht mehr viel übrig. Er selbst sagt noch, warum nicht zum Beispiel Trick Williams oder noch ein paar anderen Newcomern, hätte man einen Knalleffekt gemacht und den hättest du auch locker gegen Gunther stellen können. Sehe ich auch so. Du hättest auch, was ich, Bron Breakker gewinnen lassen können und ihn gegen Gunther stellen können. Das ist eine Paarung, wo man auch mal ein bisschen Risiko gehen kann, weil sie eh nicht die erste Geige bei Mania spielen wird. Muss man einfach so sagen. Der Real Bad Guy ist auch nicht so begeistert. Er meint schade, wie der Rumble abgelaufen ist. Erste Hälfte fand er super, gerade auch wegen der neuen Gesichter. Das war schnell unterhaltsam und intensiv. Und ab der zweiten war es dann für ihn wie ein Potenzial, das man nicht in Gänze ausgeschöpft hatte. Kann man bestimmt auch so sehen. Ferner haben wir auf der Startseite einige Zuschriften bekommen. Ich rufe das kurz mal auf. Ich muss ja jetzt gerade so ein bisschen multitaskingfähig durch die Gegend gehen. Hui, ich sehe gerade 11 Kommentare auf der Startseite. Das ist tatsächlich gar nicht so wenig. Also, erstmal Ted Stryker, der uns charmant darauf hinwies, dass auf dem Spotify-Kanal noch die Survivor Series ist. Vielen Dank, das wird heute quasi der Running Gag. SXE for Life hat einen sehr coolen Spruch gebracht, wie ich finde. Er hat auf der Startseite gesagt, Mensch, hätte man mir vor 10 Jahren gesagt, dass es bei WrestleMania mal ein Titelmatch zwischen Jey Uso und einem Typen namens Günther geben würde, ich hätte ihn lautstark ausgelacht. Ja, so kann man es natürlich auch formulieren. AK0703 hat auf der Startseite gesagt, also er sei sich gar nicht so sicher, ob es bei Jey wirklich Gunther wird, spricht auch auf die Vorgeschichte von Cody Rhodes und der Bloodline an und meint, warum nicht auch Rhodes gegen Uso. Also er prognostiziert das fast schon und geht auch, so wie ich eben meinte, eher auf Gunther gegen Cena. Ja, halte ich durchaus für möglich. Just a Dude sagt, möglicherweise manipuliert Roman Jey Uso jetzt auch. Das war das, was ich vorhin angedeutet hatte, was ich über Rocky so angedacht habe. Er sagt, das Ganze könnte jetzt vielleicht von Roman Reigns kommen, dass der Tribal Chief kommt und sagt, hey, gib mir mal den Spot, weil ich bin ja der Chef des Stammes. Könnte man so machen. Jurifa geht auf den Kommentar von AK0703 ein. Der Royal Rumbler hat sich auch zu Wort gemeldet. Er grüßt uns und ist bei Jey komplett anderer Meinung als wir. Er vertritt eine Auffassung, die ich auch relativ häufig gelesen habe. Die häufigste war, Jey ist der Falsche. Und die andere Auffassung war, ey, Jey ist der Top-Merchandise-Verkäufer. Er ist over wie nichts. Und eigentlich musst du doch jetzt, auch das Wort Belohnung fiel relativ häufig, eigentlich musst du doch jetzt mit Jey gehen. Du musst doch mit dem gehen, was over ist und mit dem, was verkauft. Und das ist Jey jetzt doch eigentlich. Das habe ich häufig gesehen und dagegen wird man auch wenig sagen können. Denn beim Wrestling gilt ja die alte Regel, du gehst mit dem, was over ist, sonst machst du irgendwas falsch. Und deswegen meint unser Royal Rumbler, dass Jey vielleicht doch der richtige Gegner ist. Und vor dem Hintergrund ist es vertretbar. Ich halte es eben für problematisch, weil ich ihn wrestlerisch nicht annähernd so stark sehe. Und wie nachhaltig das ist, muss man sehen. Auch die Zukunft von Jey sehe ich nicht so weit oben. A, weil er schon ein bisschen älter ist. Und B, weil die wrestlerische Nachhaltigkeit als Singles-Worker für mich ein Tick zu problematisch erscheint, stand jetzt. Und Overless ist eben, ja, so eine Sphinx. Die kann dir heute zulächeln und morgen lässt sie dich in Ruhe. Mal sehen. Allerdings muss man auch sagen, dass Jey schon relativ lange relativ over ist. Schnubbelbu hat sich mal wieder gemeldet. Das ist ja auch faszinierend. Ich habe lange nichts von ihm gehört. Er schreibt, meist höre ich den Podcast so spät, dass der neue schon wieder da ist. Das ist auch nicht verkehrt. Aber er freut sich immer, uns zu hören. Da funkelt mein Herz so stark wie die beiden am Podcast-Himmel. Das ist total lieb. Er gehört auch zu denen, das haben wir häufig gelesen, die Alexa Bliss-Fans sind. Also er hat sich, wie viele, tierisch darüber gefreut, dass Alexa Bliss jetzt wieder da ist und sagt auch, Mensch, mag ja alles sein mit Wrestling hier und so, aber auch im Main-Event werden wir sie wohl nicht so oft und so lange sehen, aber meine Güte, packen wir sie eben in der Midcard, ist jetzt auch nicht das Schlechteste, Hauptsache, sie ist da. Bei Charlotte zeigte er sich wie viele andere auch ein kleines bisschen zurückhaltend. Der User TomSpot hat auch einen interessanten Kommentar gepostet. Er sagt, er wird sich komplett gegen den Strom hier stellen und sagt, Gunther wird aus irgendeinem Grund Mania gar nicht als Champion wirken. Das ist auch interessant. Er meint, warum glaubt ihr alle, dass Gunther als Champion zu Mania geht? Er könnte doch den Titel verlieren und dann einfach ein Singles-Match bekommen und führt auf der Startseite diverse Möglichkeiten aus, wie man das machen könnte. Kann man sich da gerne angucken. Liebe Grüße zurück. Der User Clown für die Massen hat nur einen Satz geschrieben, zu viele Rückkehrerinnen auf einmal. Da grübel ich gerade, waren das denn so viele? Ja gut, Lotte, Alexa, dann Trish, viele NXT, das waren ja keine Rückkehrerinnen, das waren ja Debütantinnen. Da kann man drüber sicher diskutieren. Tieren. Ja, das war's von der Startseite. Die Fraktion der Spotifyer habe ich ja auch schon kurz angesprochen. Die werden dann beim nächsten Podcast wieder namentlich erwähnt. Denn diesmal war es ja tatsächlich, hey, ist der falsche Podcast. Und das, ja, das geht ja nun mal ganz einfach nicht zu leugnen. Auf YouTube hatten wir auch fast 20 Kommentare. Die kriege ich jetzt tatsächlich alle gar nicht angesprochen. Aber ich möchte aber ein, zwei rauspicken. Der Rest wird kurz namentlich auf jeden Fall erwähnt. Der User Motor7Mike hat einen sehr spannenden Satz geschrieben. Er bricht eine Lanze für Lotte und sagt, Charlotte hat uns alle von Nikki Bella gerettet. Wir sollten ihr auf ewig dankbar sein. Nee, er wird ihr auf ewig dankbar sein. So kann man das ja auch mal interpretieren. Viele sagen, dass sie mit dem Sieg von Jay so gar nicht happy sind und das nicht verstehen können, während andere eben die Lanze auch für Jay brechen. Ein sehr geschätzter User, alt, weiß, männlich, schuldig, hat auch viel Interessantes geschrieben und feiert den Spear gegen I Show Speed. Ein User, der uns sehr, sehr lange schon hört und wie ich finde, einen der großartigsten Namen ever hat, ist der User, der Aluhut ist vorbestellt. Er gibt uns Saures, denn er ist überhaupt nicht damit zufrieden, dass wir einen Tag nach dem Rumble schon im Thumbnail ein Spoiler drin haben, weil wir da die Rumble-Sieger drin haben. Ist ja klar, das musste ja irgendwie kommen, dass wir zu schnell mit der Review sind und dann auch noch die Gewinner spoilern. Das ist immer so eine Sache. Wir sagen immer so, einen Tag nach dem Rumble bringen wir dann irgendwie ein paar Stunden danach die Ergebnisse und die Ergebnisse sind bei uns sofort auf der Startseite. Aber auch dann beim Podcast sind wir meistens auch dann nach Großereignissen relativ schnell. Und tut uns dann immer leid, wenn wir manche spoilern. Allerdings, wir sind ja nun mal so eine Wrestling-News-Seite. Und man sollte, wenn man nicht gespoilert werden will, nicht auf eine Wrestling-News-Seite gehen. Also da, das wird schwierig, zumal da ja eben die News immer stehen. Aber er hat sein Kommentar bearbeitet, das fand ich total süß. Das hat mir die Freudentränen und Tränen der Rührung in die Augen getrieben. Denn sein Hashtag war nach seinem Protest-Post, Hashtag, was morgens ins Klo fliegt, also wohl auf unsere Review bezogen, hat den Post aber bearbeitet und sagte dann, trotzdem liebe Grüße an euch zwei und haut mal die 2 Stunden pro Woche Podcast raus, er braucht das. Also das waren dann persönliche Worte, über die ich mich dann natürlich wieder sehr gefreut habe. Kritik nehmen wir natürlich auch immer gerne an. Dann grüßen wir noch die YouTube-User Amon Vages, 3755, unseren André Wilke, der auch die Position der Tag-Team-Matches zum Thema gemacht hat. José Jack Mourinho 4006, der meinte, dass Chris bei der Review immer leiser geworden ist. Das wollen wir gerne prüfen. Auch Vibe Waves 1811 meinte auch, dass Chris immer leiser geworden ist mit der Zeit. Das prüfe ich mal. Habe ich gar nicht so gesehen, aber ich habe es auch noch nicht mir angehört. Deswegen kann ich das nur zur Kenntnis nehmen und müssen mal gucken, was da los ist. Talking Benson 5478 meint auch, Jey Uso war eine Überraschung, aber ob es der Knaller für Mania ist, weiß ich nicht. Mr. Imperfect hat noch angemerkt, in Bezug auf Alexa, jawohl, die war tatsächlich schwanger, Kind ist Ende November zur Welt gekommen, das stimmt, danach kam die Babypause und ich meine, irgendwie in dieser Zeit kam auch diese Hautkrebsgeschichte, die aber wohl, Gott sei Dank, gut über die Bühle gegangen ist. Empty Skin 11, Fatality Brutality und Anderson, oh Gott, Indikator 2833, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, seien ebenso gegrüßt wie Martin, sag ich nicht, 7093, Meister Proper 1718, Mr. Imperfect und, oh Gott, Andreas Blechle, Lasse 97 und Alex 8520. Heieiei, das waren aber viele Grüße und viele User, die sich zu Wort gemeldet haben. Ich freue mich riesig, dass ihr alle kommentiert und eure Meinung sagt. Könnt ihr auch alle auf YouTube nachlesen, falls ihr es noch nicht zur Kenntnis genommen habt. Ich habe mir heute mal ein bisschen die Zeit genommen, da ein bisschen näher drauf einzugehen und auch alle, soweit ich sie auf den Standardquellen zu Potte gekriegt habe, zu grüßen. Ach, wisst ihr was? Wenn ich jetzt schon dabei bin, dann kann ich doch auch hinten raus mal unsere Hörerschaft auf Spotify grüßen, die uns charmant darauf hingewiesen haben, dass das nicht original ist mit dem Podcast. Deswegen gebt mir kurz ein paar Sekunden, damit ich auch Spotify kurz aufrufen kann und da die Kommentare mir kralle. Wir grüßen den User Marinho27, TJOU2501, Marcel, Marco Marcel Tiziano Henning Nisi, auch ein sehr cooler Name auf Spotify. So, jetzt will ich hier die anderen Kommentare ansehen, aber er zickt gerade so ein bisschen. Jetzt habe ich sie wieder dabei. Matze Martom, Kev8823, Fred, Ben, Christian, Tumat, Flimmi70, Daniel, Mike und Rheinblitz73, die alle charmant das angesprochen haben. Aber mittlerweile ist es ja repariert und deswegen sagt Mourinho 27, bei Owens wird gemunkelt, dass der Vertrag ja endet. Das wäre natürlich interessant, dass man jetzt quasi Sammy gegen Owens als so eine Art Dream-Match für Kevin bei Mania vielleicht gibt und dann wird der Vertrag nicht mehr verlängert. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Ich könnte mir vorstellen, dass Owens noch weitermacht, aber das werden wir künftig verfolgen. So, liebe Leute, damit würde ich sagen, machen wir für heute mal einen Deckel drauf. Wenn ich richtig geschaut habe, habe ich eine Stunde hier rumgelabert. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die das bis zum Ende durchgehalten haben. Kommende Woche wird unser Chris dann hoffentlich auch wieder dabei sein. Und dann legen wir die Road to WrestleMania ganz entspannt wieder auf den Fokus oder legen den Fokus auf die Road to WrestleMania, so ist es richtiger, und dann auch wieder im Dialog. Es gilt das, was immer gilt, wenn ihr was zu kritisieren, was zu schreiben habt, haut es gerne raus, wir freuen uns immer von euch zu hören und damit sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich auf euch nächste Woche. Bis dahin, macht es gut, tschüss.